Im südlichen Teil der Insel hatte die imperialistische französische Politik des 20. Jahrhunderts die wandernden Viehhirten gezwungen, sesshaft zu werden und sich auf den moderneren Anbau von geldbringenden Nutzpflanzen zu verlegen. Dies verstärkt bis heute den Druck auf die tropischen Wälder, einschließlich einer Lemurenpopulation, die etwa 20% aller Primatenarten der Welt repräsentiert. Ähnlich krasse Wohlstandsunterschiede und politische Instabilität sind überall im tropischen Afrika die Haupthindernisse für koordinierte Naturschutzanstrengungen. Ähnlich sieht es auch in Neuguinea aus, wo Kleinbauern häufig die wichtigste Triebkraft der Entwaldung sind. Ganz anders sind die Verhältnisse in Australien, dem, dank seiner ganz anderen Kolonialvergangenheit, reichsten Land der Welt, das die Heimat tropischer Wälder ist. Vor dem Hintergrund eines weitaus höheren Pro-Kopf-Einkommens und den wirtschaftlichen und sozialen Vorzügen, die aus einem umfassenden Zugang zu Bildung entstehen, ist man hier in der Lage, ein Weltnaturerbe, die Red Tropics of Queensland, mit einer Fläche von 894.420 Hektar, die achtfache Fläche des Großraums London, auszuweisen und auch zu schützen. Das Gebiet profitiert von 5 Millionen in- und ausländischen Touristen pro Jahr und erzielt jährliche Einnahmen von 426 Millionen australischer Dollar. Wir sollten also nicht unterschätzen, was für ein Luxus die westlichen Naturschutzideale oftmals sind. Sie erwachsen aus der Tatsache, dass wir es in vielerlei Hinsicht, was Entwicklung und Industrialisierung angeht, bereits geschafft haben. Den tropischen Nationen dagegen wurden in den Jahrhunderten der Kolonialherrschaft viele wertvolle Güter entzogen und es gab nur begrenzte Gegenleistungen in Form lokaler Investitionen und Infrastruktur. Deshalb stehen die Regierungen in den Tropen im Spannungsverhältnis zwischen der Forderung nach besseren Lebensbedingungen und Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz, zumal sich diese Problembereiche auf einen Kipppunkt zubewegen. Brasilien, ein Mitglied der Staatengruppe BRIC, dessen Wohlstand im Steigen begriffen ist, hat ein niedriges Bevölkerungswachstum und relativ hohe Einnahmen. Dennoch steht seine Regierung unter dem starken Druck ihrer Anhänger, weitere Entwicklung zu ermöglichen. Amazonas ist Brasiliens ärmster Bundesstaat und gleichzeitig die Heimat der größten tropischen Waldflächen. Wie Victor und ich hautnah erlebten, am Anfang dieses Hörbuches war davon die Rede, ist dichter Regenwald gleichbedeutend mit langsamen Bootsfahrten oder man braucht teure Flugzeuge, um sich innerhalb des Bundesstaates oder darüber hinaus zu bewegen. Die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Eingliederung des Staates Amazonas und seiner Hauptstadt Manaus in den brasilianischen Bundesstaat war immer schwierig, auch weil die Europäer erst relativ spät mit den indigenen Gemeinschaften dort in Kontakt kamen. Arme Bevölkerungsgruppen suchen verzweifelt Zugang zu wachsenden Märkten oder auch nur zu einer medizinischen Grundversorgung, was in jüngster Zeit durch die Covid-19-Epidemie auf tragische Weise deutlich wurde. Eine bessere Infrastruktur und die staatlich genehmigte oder illegale Umwidmung von Land gelten als wichtigste Wege zur Verbesserung der Existenzgrundlagen vor Ort, stellen aber zwangsläufig auch für den Naturschutz in beträchtlichen Teilen des tropischen Waldes eine große Gefahr dar, sodass eine detaillierte Planung notwendig wird.